IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Mangala Snanam, Mangala Isai, heiliges Bad, heilige Musik. Keine indische Hochzeit ohne das Nataswaram. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Unter den indischen Instrumenten treffen wir auf das Nataswaram. Es ist weltweit das lauteste, nicht metallene akustische Instrument, vergleichbar mit der Lautstärke einer Trompete. Dieses Blasinstrument wird in Südindien gespielt. Die viel kleinere Ausführung Mukhavani wird für die Volksmusik verwendet. Das Nataswaram oder auch Nagaswaram gilt in Indien als ein glückverheißendes Blasinstrument, Mangala Vadya. Im Duett werden die Nataswaram-Spieler meist von ein oder zwei Perkussionisten auf der Fasstrommel der Tawil begleitet. Tawil und Nataswaram sind wesentlicher Bestandteil der traditionellen Feste und Zeremonien in Südindien. Mit seiner beeindruckenden Lautstärke spielt man das Nataswaram meist im Freien. Es ist weniger für geschlossene Räume oder Konzertsäle geeignet. In der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, treffen wir auf einen Verwandten des Nataswaram, die Shehnai. Sie ist in ihrer Bauart kleiner als das Nataswaram. Ihren unverkennbar näselnden Klang haben wir mit dem führenden Meister dieses Instruments, Bismillah Khan, in unseren früheren Sendungen schon des Öfteren vorgestellt. Der Nataswaram-Virtuose Namagiri Petai Krishnan spielt uns nun Bayavami in der südindischen Kompositionsform Ragamalika. Die Ragamalikas setzen sich aus verschiedenen Ragas zusammen. Namagiri Petai Krishnan ist bekannt für sein melodiöses Spiel. Die CD Nataswaram ist bei EMI Music India erschienen. Yeah. Das Natasvaram gehört zu der Gruppe der Aerophone und besteht in einer Länge von 2 bis 2,5 Fuß mit bis zu 95 cm Gesamtlänge aus 3 Teilen. Sie werden Kuyal, Timiru und Anasu genannt. Der Korpus des Natasvarams wird aus dem Baum der Einheit, Acha, gefertigt. Es ist schwarzes Ebenholz, das konisch aufgebohrt sich kontinuierlich bis zum Ende erweitert. Der Kopfteil des Natasvaram ist mit einer metallenen Klammer versehen, Mel Anaichu, in die ein kleiner metallener Zylinder, Kendai, geklemmt wird. Dieser Zylinder trägt das Mundstück, das aus einem Rohrblatt, Sevali, angefertigt ist. Eine Nadel aus Elfenbein oder Horn sorgt dafür, dass das Mundstück von Speichel gesäubert bleibt und die Atemluft ungehindert strömen kann. Eine metallene Glocke dekoriert das Instrument an seinem Rohrende. Für die Tongebung besitzt das Natasvaram 7 Löcher und hat, wie eine Flöte, einen Tonumfang von 2,5 Oktaven. Auch die Spieltechnik mit Anordnung der Finger ist ähnlich der auf einer Flöte. Während ein Flötenspieler die Viertel- und Halbtöne durch das Öffnen und Schließen der Löcher erzeugt, generiert man diese Töne auf dem Natasvaram durch den Druck und die Stärke des Luftstroms, Tutukkarams. Die Zunge spielt dabei eine besondere Rolle, um den emotionalen Ausdruck der Lyrik Sahitya Nubhava zu gestalten. Für das Erlernen dieser Technik ist es unablässlich, dass der Musiker zunächst im indischen Gesang ausgebildet wird. Insbesondere für die Darbietung der Kritis des südindischen Komponisten Muthuswami Dixita. Wir verweisen dazu auf eine unserer früheren Sendungen Navagrahas, Ragas für 9 Planeten. Die besondere Bauweise des Natasvaram ermöglicht auch ein Spiel mit Zirkularatmung. Ein seltenes Tondokument, das um 1950 datiert ist, beweist uns im Folgenden die Gesangsfähigkeiten der Natasvaram-Spieler. Es ist kein geringerer als T.N. Rajanatham Pillai mit dem Morgenraga Todi. Pillai lebte von 1898 bis 1956. Im Anschluss an Raga Todi hören wir T.N. Rajanatham Pillai mit der 42. Tirgaraja-Komposition Niravadi Sukada, die bis heute unter den Künstlern sehr beliebt ist. Die Raga-Form ist Ravi Chandrika. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Auf der Website von IMC www.imcradio.net finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63. Thank you. des Nathaswaram spielt die Kreisstadt Tiruvallur im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Sie liegt etwa 290 Kilometer von der Landeshauptstadt Chennai entfernt. Über viele Jahrhunderte war der Tiruvallur-Distrikt ein kulturelles Zentrum. Die antike Stadt Tiruvallur ist berühmt für den Sri Thalagaraja-Tempel. Appal Adigal, der Heilige der hinduistischen Sekte des Shaivismus, bezeichnete diesen Tempel als die Wohnstätte von Gott Shiva in seiner formlosen wie auch formgebenden Gestalt. Jedes Jahr im April wird in Tiruvallur ein großes Tempelfest gefeiert, in dem die berühmten Tempelwagen durch die Straßen paradieren. Tiruvallur ist auch als Geburtsort von Thiagaraja, Muthuswami Dikshita und Sayami Sastra bekannt. Sie sind als das Dreigestirn der südindischen Klassik die herausragenden Komponisten der kanadischen Musik. Von Anbeginn der Tempelzeremonien in Tiruvallur seit der Fertigstellung des Tempels durch Vishwakarma um 1030 spielten die Nayanar Aiyar die Musiker auf dem Nathaswaram. Zu ihnen gehörten im Besonderen die erste Generation wie Tanchan, Kamalisvaran, Saminatha Aiyar, Kamalatya Gishan und Somasekaran. So uns die Geschichtsschreibung überliefert, soll Rajendra Chola I., ein König aus der Chola-Dynastie, die weite Teile Südindiens vom 3. Jahrhundert vor Christi Geburt bis zum 12. Jahrhundert regierte, nach dem Spiel von Tanchai die Stadt Punai nach ihm umbenannt haben. Die Stadt Tanchai ist heute als Tanjavur bekannt. Ebenfalls aus Tiruvallur stammt die Tradition, dass zwei Nathaswaram-Spieler von zwei Perkussionisten auf der Tavil begleitet werden. Diese Fasstrommel wird beidhändig gespielt. In der linken Hand mit einem kurzen, dicken Holzstock und die rechte Hand mit Fingerkappen aus gehärteten Brotmehl.